Es ist 22 Uhr, der Abend kann beginnen, denn ohne Alkohol macht der Abend keinen Sinn. Also den Sechser auf, die ersten zwei trinke ich auf Ex. Heute Abend in den Club, denn ich brauch gratis Sex. Ich ruf Freunde an, sind voller Freudendrang. Heute Abend lächelt sich jeder eine Freundin an. Ich trinke Whisky pur und das Weiße dazu. Unterhalt die halbe S-Bahn und mach rein auf cool. Es ist 0 Uhr, wir sind im Club angekommen. Mach deine heute Faxen, wird da gleich weggebombt. Ich hab mein Level erreicht, geh auf die Tanzfläche. Es gibt so viele heiße Beute, jeder weckt mein Interesse. Denn auf Suff, yeah, sieht jeder zweite gut aus. Für die Ladies Komplimente, für die Männer Fuß im Bauch. Ich geh ab, es läuft like a G6 und die Bitch vor mir tanzt, yeah. Ob sie vor Freefield nickt mit den Köpfen. Los, los, nehmt eure Hände. Los, los, shakt eure Ärsche. Los, los, zeigt was ihr drauf habt. Los, los, los, los, nickt mit den Köpfen. Los, los, nehmt eure Hände. Los, los, shakt eure Ärsche. Los, los, zeigt was ihr drauf habt. Los, los, los, los. Los, los, lauf, ich drück dir eine Kopfnuss. Boah, ich bin zurück, das hier kommt, töt dich wie ein Kopfschuss. Komm schon, ich komme mit Rizzo in den Club und verpasst dir eine Schelle, weil du mir zu freundlich guckst. Opfer, geh mir aus dem Weg, scheiß auf die Schlange an der Bar. Ich nehm mir einfach deinen Drink, der mir ist heute nicht nach bezahlen. Alle Nutten hier im Club gucken gierig auf die Kicke Kings. Guck mich an, ich schleppe die geilsten ab mit Lippen. Jetzt gibt es Whisky von deinen Jungs, bis wir übertrieben talken. Alle schieben über Panik, denn ich geh ab wie Steve Austin. Session auf der Tanzfläche, deine Mom ist böse. Ich seh Rizzo noch am Abend schieben Braten in die Röhre. Das hier ist kein Party-Song, das geht auf die Schnauze. Ich bin ehrlich jung, heute fick ich deine Angetraute, yeah. Ich bounce zum Takt und zech noch rein. Es geht Ellenbogen raus und gezielt auf dein Jochbein. Nickt mit den Köpfen. Los, los, nehmt eure Hände. Los, los, shakt eure Ärsche. Los, los, zeigt was ihr drauf habt. Los, los, los, los, nickt mit den Köpfen. Los, los, nehmt eure Hände. Los, los, shakt eure Ärsche. Los, los, zeigt was ihr drauf habt. Los, los, los, los, los.